Ce n'est pas la goulue, l'excentrique danseuse de la caserne, extra-blague, gris d'égout, vedette du Moulin Rouge, qui répond à pleine bouche. Die maîtresse de russischen Getreidemagnate, elle poppt sich als Geliebte de la Tigresse, Hochstaplers, Henry Rinzer, im Milieu bekannt unter dem Namen Feck. Ob ich ihn geliebt habe? Ob er mich geliebt hatte? Oh Gott, wenn ich das nur wüsste. Numéro spécial. Faut-il l'appeler la nouvelle Jeanne d'Arc des caniveaux de Paris? Extra blague. De l'imposteur Henri Ritzer apparu à Nice. De la Baron Puncher. Genannt die Tigerin auf der Flucht. D'un mania de blé russe. Kein Mensch wusste, wovon er eigentlich lebte. Das ist zwar in den maßgebenden Kreisen von Paris die Voraussetzung dafür, ernst genommen zu werden. Der Umstand aber, dass man Feck weder spielen sah. Noch je in deutlicher Gesellschaft eines weiblichen Wesens. Hatte die unvorteilhafte Folge, dass man ihn nicht ernst nahm. Man hielt ihn für einen bedauernswerten Dilettanten. Oder für einen kleinen Spezialisten, dessen Ressort schon eines Tages sich enthüllen würde. Oder sogar für einen verschämten Arbeiter. Viele hielten ihn schlank weg für einen Trottel. Groß war deshalb die Verblüffung, als man Feck plötzlich an der Seite der schönen Bichette sah, die ihn öffentlich mit allen Zeichen wilder Gunst umgab. Und nach wenigen Tagen war es gänzlich außer Zweifel. Das Unglaubliche war geschehen. Bichette hatte ihren Meister gefunden. Bichette, die Tigerin, war gezähmt. Die Tigerin. Eine absonderliche Liebesgeschichte. Von Walter Serner. Sein Gesicht jeden Ausdruck. Sie hatte diesen Beinamen erhalten, weil er... Ja, weil sie ihn tatsächlich vollauf rechtfertigte. Sie war... ausschweifend. Grausam. Ja, hinterlistig. Ja, oft niederträchtig. Und von einem unhemmbaren Hang zum Vagabondieren besessen. Sie hatte kupferrotes Haar, schwarze, von bläulichem Weiß umschlossene Augen. Und besaß jene scharfen Farben, welche die Pariserin sich anschminkt, teilweise von Natur aus. Ihre Stimme war rau. Und von seltener Suggestivität. Sie sprach nur Argot. Drei Männer waren ihrentwegen ins Gefängnis gekommen. Zwei hatten sich erschossen und der unzählbare Rest ihrer Liebhaber wäre ausnahmslos auf das kleinste Zeichen hin zu ihr zurückgekehrt. Ja. Sie war unter ihren Kolleginnen verhasst, weil sie nie Geld verlangte. Die Männer drängten es ihr auf. Oder wertvolle Geschenke oder was sie eben hatten. Ihr Stolz war grenzenlos. Ihr Hohn grässlich. Und forderte man sie nur durch ein fast unmerkliches Lächeln heraus, so raufte sie mit jedem. Das, was fast jedem Weib zumindest einmal im Leben widerfährt, einem Mann, sei es auch nur für kurze Zeit, verfallen, war deshalb bei Bichette etwas geradezu Unglaubliches. In den Montmartre-Cafés war Feck plötzlich in den Augen aller zu einer im höchsten Maße bemerkenswerten Persönlichkeit aufgestiegen. Bichettes Kapitulation hatte sich auf eine Weise vollzogen, die ebenso einfach war wie gewöhnlich. Das war bei Leon gewesen, einer kleinen von Kokotten und Zuhältern frequentierten Brasserie auf dem Boulevard de Clichy. Bichette, war gegen 4 Uhr morgens in Begleitung eines die herkömmlichen Körperdimensionen seiner Rasse beträchtlich überschreitenden Japaners erschienen, hatte an der Bar 4 Gläser Weißwein hinuntergegossen und sich gelangweilt auf eine Bank geworfen. Der Japaner setzte sich demütig neben sie und liebkoste hündisch ihre kleine, kräftige Hand. Sie entriss sie ihm und versetzte ihm einen Stoß gegen den Kopf, dass er beinahe zu Boden gefallen wäre. Feck, der all das beobachtet hatte, machte mehr aus Langeweile als aus Spott dem Japaner ein Zeichen, zu ihm zu kommen. Während er den Japaner allerlei Belangloses fragte, ließ er Bichette nicht aus den Augen. Sie stand dann auch nach wenigen Minuten langsam auf und schlenderte, nachlässig in den Hüften sich drehend, an Fecks Tisch heran. Feck wurde doch ein wenig nervös. Bichette griff schnell und fest in seine Haare, riss seinen Kopf nach hinten und zischte wütend. Scheinst du wohl nicht zu kennen, ne? Ja, wer bist du überhaupt? Hä? Da Feck nicht antwortete, schrie sie den Japaner an. Woher kennst du diesen Schnock? Schnock. Eigene Wortbildung, Bichette. Der Japaner schwieg verlegen. Bichette, welche die Bewegungslosigkeit Fecks zu verwirren begann, ließ seinen Kopf fahren. Schlank. Hierauf verließ sie, die Schultern rollend, sehr langsam das Lokal. Du gelber Idiot, du kannst bleiben, wo du bist. In der nächsten Nacht saß Feck am selben Tisch. Gegen 4 Uhr morgens kam Bichette allein. Nach einer Viertelstunde winkte sie Feck, der sehr im Zweifel über ihre Absichten einige Sekunden verstreichen ließ. Dann sah er Bichette nochmals an und bemerkte um ihren Mund jenen gewissen Ausdruck, den alle Frauen haben, wenn sie einen Mann wollen. Das entschied. Er erhob sich, schob die Hände in den Hosentaschen, auf den Fußspitzen sich durch die Tische und ließ sich, gewählt umständlich, an Bichettes Tisch nieder. Ohne sie auch nur anzublicken. Bei mir gibt's keine geholten Sachen, ja, merkt ihr das? Feck rührte sich nicht. Ich hatte mir gar nichts dabei gedacht. Scheinst du nicht viel geguabt zu haben, oder? Hast du Hände wie eine Laus. Wenn du mit mir kommen willst, ist mir's recht. Feck lächelte ein wenig. Wenn nicht, dann gehe ich. Bichette musterte ihn kurz, aber scharf und war erstaunt bemerken zu müssen, dass er augenscheinlich es genauso meinte, wie er es gesagt hatte. Noch zögerte sie. Ihr Stolz begann sich zu regen. Dann aber warf es sie innerlich herum. Gerade ihr Stolz gebot ihr diese harte Männlichkeit so untertan zu entlassen, wie alle Vorgänger. Eber? Oh, bleib. Bleib. Unterwegs ergriff Feck Bichettes Handtäschchen. Silber? Ah. Schönes Stück. Fühltest du nicht? Taff. Bei mir nicht. Mich beruht man nicht. Feck gelang es nicht zu lächeln. Du liebst wohl die sogenannten feinen Kerle. Nee. Ein feiner Kerl ist ja furchtbar langweilig. Jeder. Auch ein feiner Mensch? Die sind überhaupt zum Verrecken. Famos. Du liebst also die Tiere? Schnack. In den dem schmutzigen Aero-Hotel in der Rue Puget bewohnte Bichette ein kleines verräuchertes Zimmer im vierten Stock. Sie zog sich sofort aus. Mit einer Geschwindigkeit, die jedem anderen geschmeichelt hätte. Unwillkürlich betrachtete Feck ihren Körper. Das Gesicht abwenden, fragte Bichette leise. Bin ich schön? Ja. Feck zog sich aus, ohne sich zu beeilen. Als er sich auf den Bettrand setzte, griff Bichette ihm zwischen die Schenkel und öffnete rund die Lippen. So nahm er sie langsam und fest in seine Arme. Um 8 Uhr morgens schliefen sie noch nicht und hatten kein Wort weitergesprochen. Um 9 Lass mich jetzt. Kannst du schlafen, wenn du willst. Die folgenden Tage verbrachten sie ununterbrochen beisammen. Ebenso die Nächte. Am 5. Tag aber, morgens gegen 9 Uhr, bekamen sie einen Weinkrampf. So einfach und gewöhnlich war die Sache nun doch nicht. Henri Rilser, genannt Feck, hatte alles hinter sich. Er war mit allem fertig. Auch mit sich selber. Er lebte gleichsam vor sich einher. Ins Leere hinein. Mit 17 war er 8 Wochen lang der Geliebte einer fetten Jüdin gewesen, die 4 braune Falten auf dem Bauch und 3 kleine unsaubere Kinder hatte. Mit 18 hatte er seinen Vater geohrfeigt, weil dieser ihm eine brennende Zigarette aus dem Mund nahm. Man warf ihn aus dem Haus. 2 Wochen war er Schreiber bei einem Rechtsanwalt, dann veruntreute er einen kleinen Betrag und verschwand. Später tauchte er in den mondänen Kurorten auf, im Winter in Wien, London, Berlin, Rom. Er war immer elegant, fast stets allein. Aber wenn er abgereist war, gab es irgendwie einen Skandal. Er war groß, schlank und hatte einen ausdrucksvollen Kopf. Der einem Diplomaten ebenso gehören konnte wie einem Apachen. Mit 30 Jahren kam er nach Paris zurück. Er war nun mit allem fertig. Er hatte alles hinter sich. Er trug jetzt einen saloppen grauen Anzug und ein dunkles Tuch um den Hals, schlief bei kleinen Huren oder in Treppenhäusern, lebte von Gelegenheitsdiebstählen. 2 Jahre bereits. Er lebte gleichsam vor sich einher. Ja. Völlig ins Leere hinein. Bichette hatte er genommen, wie er Dutzende von Frauen genommen hatte. Weder ihre Schönheit noch ihre Wildheit hatten ihn erstaunt. Es war für ihn Eine Gelegenheit wie jede andere. Er ließ alles an sich herankommen, ohne es halten zu wollen. Er hatte genug. Bichettes Weinkrampf hatte ihn aber doch überrascht. Mhm. Was ihn so stutzig gemacht hatte, war die unanzweifelbare Feststellung gewesen, dass er etwas Ungewolltes vor sich hatte. Ja. Ja, dass diese furchtbare Erschütterung zwingend war. Ein Zusammenbruch. Seine große Erfahrung sagte ihm, dass er jetzt nur nach Bichette zu greifen brauchte, um sie für immer in seine Hand zu bekommen. Bichette war, nachdem das schreckliche Schluchzen nachgelassen hatte, nur flüchtig bekleidet aus dem Zimmer gerannt und nicht wiedergekommen. Feck verließ schließlich das Hotel und ging zu Leon frühstücken. Gabi, ein kokainomanes Modell, das nie zu schlafen schien, setzte sich an seinen Tisch und versuchte, ihn über Bichette auszuhorchen. So früh auf? Also, auch schon abgeschüttelt? Na, das ist dir egal sein. Das ist doch ihr Bluff. Na, damit macht sie sich das Renommee. Und mit dem bisschen herumraufen. Gabi betrachtete Feck aus kugelrunden, weißlich schimmernden Augen. Aber du, warum machst du denn nichts? Na, leg dir doch was zurecht. Man muss eine Kombine haben. Schöne Tipps. Sonst geht's einem so hundsmäßig müß wie dir. Hm? Ich mach mir nichts daraus. Ich mach mir nicht mal aus mir was. Das ist es ja eben, du Esel. Du machst nichts aus dir. Man wird doch nicht für das gehalten, was man ist, sondern für das, was man den Leuten vormacht. Und auch das, was man wirklich ist, muss man den Leuten vormachen. Wie sollen sie denn sonst wissen, wofür sie einen zu halten haben? Hm? Eben, wozu soll ich den Leuten noch beweisen, was ich bin? Ich habe keine Lust mehr. Schade um dich. Plötzlich griff sie nach seiner Hand. Oder ist dir vielleicht das Kuckuck bei mir zuwider? In diesem Augenblick trat Bichette ein. Sie hatte kaum Feck erblickt, als sie schnell auf ihn zulief. Erst hart am Tisch bemerkte sie, dass Gabi, die vor Überraschung darauf vergessen hatte, Fecks Hand hielt. Wortlos setzte sie sich. Gabis Augen wurden vor Erregung nass. Dann zog sie ganz langsam und unauffällig ihre Hand von der Fex, stand auf und ging. Au revoir, Chedam. Ja. Ja, die Liebe. Bichettes Kopf fiel höhnisch auflachend hinüber. Mit einem Mal packte sie Fecks Hals und stieß seinen Mund fest auf den ihren. Das ist ja Abracadabrantissimo, die Tigerin, eingefangen. Aber wer wird dir denn jetzt zu fressen geben? Ein Stuhl schlug knallend nieder. Bichette war aufgesprungen. Sie warf sich die Fäuste vor der Brust auf Gabi und biss sie so fest in den Handballen, dass sie gell aufschreiend vom Tisch zu Boden glitt. Als Gabi, das Gesicht schmerzverzerrt, wutbebend sich aufrichtete, hatte Bichette ein Messer in der Hand. Jean, der Kellner, packte Gabi von hinten um die Arme. Fast gleichzeitig entriss Feck Bichette das Messer und zerrte sie auf die Straße. Draußen fühlten beide voneinander, dass sie jetzt lange schweigen würden. In der Rue des Mours blieb Bichette vor einem kleinen Konfektionsgeschäft stehen. Eine gelbe Wollkappe, die in der Auslage hing, gefiel Feck sehr. Er trat in den Laden, kaufte sie und setzte sie Bichette, die verwundert auf der Straße wartete, schief auf die wirren Haare. Dabei fiel ihm zu seinem Erstaunen auf, dass er das in einer aufwallenden, fröhlichen Stimmung ohne jede Überlegung getan hatte. Flau, sie passt sogar, ja? Oh, ich finde sie einfach heiß. Da fasste Bichette ihn am Ärmel und zog ihn, dem gar nicht beifiel, sich zu sträuben, in eine Bijouterie. Sie leerte ihr Handtäschchen auf den Ladentisch aus und fragte rasch: Wie viel geben Sie mir für diese Tasche? Der Bijoutier spitzte die blassen Lippen und lispelte: 200. 300. Bichette entriss ihm fast die Banknoten, die sie... Ja, die sie augenblicklich weg in den Westenausschnitt schob. Doch. Ein jäher Zorn quoll auf in ihm. Bichette, was soll denn das? Seit heute Morgen machen wir nichts als Dummheiten. Warum nicht? Ich liebe dich nicht. Ich dich auch nicht. Aber ich kann nicht mehr leer laufen. Ich muss etwas haben. Leer laufen? Also es sind Dummheiten, ich weiß, ja. Glaubt nicht, dass ich hier... Pff, Gabi, das mit Gabi, das würde... Ach, was weiß ich. Und das heute Morgen, ey. Ja, eben, weil ich nicht mehr leer laufen kann. Und du, ey, das weiß ich doch ganz genau, du läufst doch auch leer. Ich meine, so wie du lebst, das ist doch Blödsinn. Das ist Schlass, ist das absoluter Schlass. Ich kann einfach nicht mehr so daherleben, so... Ich sag ja nicht, dass wir uns irgendwas vortrillern sollen, wie diese zuckrigen Klackweiber da mit ihren Malus, dieses ekelhafte Liebesgetue, diese verlogenen Rohheiten. Schlank, ich hab den ganzen Sübis dort hinaus, ja? Wasser! Sie stieß Feck von sich und stierte auf eine Laterne. Lächelte sonderbar, nahm seinen Körper in den Arm und ging weiter mit ihm. Sie dejeunierten. Einer übermütigen Laune folgend. In einem vornehmen Restaurant der Avenue des Ternes. Zum Tee. Warum hast du mir eigentlich diese Kappe gekauft? Feck fluchte innerlich darüber, dass er errötete. Ich, das kam ganz von selber, weil... Bichettes Augen verdunkelten sich genießend. Nein, ich weiß wirklich nicht. Ich glaub's dir. Ich glaub's dir, weil du rot geworden bist. Hör, Bichette, ich... Ja, das Leerlaufen ist blödsinnig. Wenn man nichts mehr haben will, nichts mehr machen will, geht man besser um die Ecke, in den Duft. Bei mir ist das schon seit 2 Jahren so. Vorher habe ich sehr viel gemacht, bis ich alles satt hatte, alles. Da war dann das Leerlaufen geradezu Wollust für mich. In den letzten Wochen aber hatte ich auch das satt bekommen. Was dein Weinkrampf heute war, das weiß ich. Eben, dass ich dir die Wollkappe kaufte. Das war für mich genau dasselbe wie für dich der Weinkrampf. Nämlich, dass es nicht mehr so weitergeht. Ja, Feck. Ja, Feck, ja. Feck, machen wir doch etwas. Etwas ganz Neues. Machen wir doch uns. Uns? Machen? Bichettes Hände fingerten wie irre. Ihre Augen flackerten. Feck! Wir machen uns. Gegen 11 Uhr erschienen sie auf dem Tanzboden der Moulin de la Galette. Sie ließen keinen Tanz aus. Sie tanzten bis 4 Uhr morgens. Miteinander. Sie lehnten gegeneinander gesunken auf der Bank. Bichette war müde, Feck angetrunken. Bichettes Lächeln zerfiel langsam. Das Feck wurde steif. Bichette, ich liebe auch dich nicht. Ich habe nie in meinem ganzen Leben jemanden wirklich geliebt. Du hast recht, Bichette. Das muss gemacht werden. Das ist ganz einfach. Wenn man so sicher weiß wie wir, dass es unmöglich ist, einander zu lieben. Feck, ich bitte dich, gehen wir. Bichette, ich liebe dich. Und du liebst mich. Abgemacht! Ja, Feck, ja. Abgemacht. Feck grölte, ließ sie fahren und soff. Bei Leon war es grün, als sie eintraten. Jean kam verschlafen und grunzend einhergeschwenkt. Der kleine Pimpi, von dem man nicht wusste, wie er in Wirklichkeit hieß, lehnte beobachtend an der Bar. Kinder, sieht ja aus wie gesogen aus den Pfoten. Er war der Einzige gewesen, der Feck weder für harmlos gehalten hatte, wo hat ihm stattgefunden? Noch für einen Trottel. Bin ich sehr für schlechtem Gedächtnis aus Berufswegen. Pimpi, großer Pimpi, wo ist dein Büchsenfleisch? Bichette legte sich über den Tisch und beide Hände auf Pimpis Arm. Hilf mir, ihn vorzubringen. Da stand mit einem Mal der herkulische Körper des Japaners breitspurig vor dem Tisch. Aha. Seine grünlich schillernden Äuglein unverwandt auf Feck gerichtet. Pimpi, der nicht orientiert war, begrüßte den Japaner, den er für besoffen hielt. Hey, altem Haus, konnichiwa. Der versetzte ihm mit gesteifter Hand einen wuchtigen Swing unterhalb des Ohres, sodass Pimpi ohnmächtig zu Boden sank. Bichette fuhr mit einem kleinen, durchdringenden Schrei empor, am ganzen Körper zitternd. Fecks Augäpfel traten weit hervor. Sein Kinn zuckte merkwürdig, während er schnell mit der linken auf den Tisch wies. Als der Japaner den Kopf ein wenig vorneigend hinsah, ergriff Feck sein volles Weinglas und goss ihm den Inhalt in die Augen. Fast gleichzeitig warf er den Tisch um, legte sich an die Wand zurück und stieß seinen rechten Fuß mit solcher Gewalt auf den Magen des Japaners, dass dieser stöhnend nach hinten taumelte und besinnungslos über einen Stuhl fiel. Feck sprang auf, rief dem feixend herbeieilenden Jean zu, Pimpi wegzuschaffen, bevor der Japaner zu sich käme, und rannte mit Bichette hinaus. Feck hatte die feuchte Morgenluft fast nüchtern gemacht. Bichette, auf ihre Füße blickend, folgte ihm eigenartig, verbissen. Feck nahm ein Zimmer in dem schräg dem Aero-Hotel gegenüberliegenden Hotel Puget, da er befürchtete, der Japaner würde nicht lange auf sich warten lassen. Gegen 1 Uhr nachmittags wurden sie durch Pimpi geweckt. Kinder, nichts hat passiert. Bichette, gar nichts. Wie kommst du hierher? Du dachtest mir schon, dass du was schlau und hast gewechselt, Hotel, schöne Mädchen. Und weiß ich, wie sehr, sehr Damen ihrem 7-Sacken brauchen, also habe ich, et cetera. Kennt mich der Pariser? Er kennt mich. Pimpi legte eine große Ledertasche und einen nicht weniger schäbigen Handkoffer auf den Tisch, setzte sich vergnügt und wackelte die Hiebstelle liebkosend, empört mit dem Kopf. War's Gabi? Wer hat aufgehetzt im Japaniser? Merci. Oh, jo, ne blöde Leute. Wäre gar nichts so hübsch auf dieser Welt. An Pimpi vorbei ging Feck zum Fenster, das er öffnete. Bichette verzog spöttisch den Mund. Da sprang Feck vom Fenster zurück. Der Japaner ist unten. Wo? Zurück! Feck presste sich hinter den Fenstervorhang. Hast du drüben gesagt, Pimpi, dass sie kein Wort... Jo, wird es vielleicht sein, sehr gut zu vermeiden, einige Zeit im Landstraße und zurückzugehen in den Wäldern. Und noch dazu... Er weiß augenscheinlich nicht, was er tun soll. Weißt du, Jet, der Relix, dem Hund, kommt in 3 Tagen heraus. Er geht die Straße hinunter. Oder, Jet, geh allein weg. Einige Zeit. Pimpi schmiss die Zigarette in den Eimer, dass es aufspritzte, und reichte Feck und Jet energisch die Hand. Wenn ihr braucht irgendwas, aber keine Münze. Der kleine Pimpi immer schläft noch bei Ficon. Okay? Good day. Feck schwieg geringschätzig, die Hände in den Hosentaschen. Du glaubst jetzt, ich mit Pimpi... Feck blickte gleichgültig zur Seite. Das ist aus, längst. Oder glaubst du, dass ich... Ich glaube gar nichts. Das war nie meine Schwäche. Bichette hakte ihren über und über verknitterten Rock auf und stieg heraus. Dann stellte sie das Lavabo auf den Stuhl und goss in weitem Bogen Wasser ein. Feck, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, was du heute Morgen bei Leon... Reich mal das Handtuch. Du erinnerst dich? Ja. Dann ist es also abgemacht. Sie zog ihre schmutzige Bluse aus und stieg auf die Kommode, um ihren Akt im Spiegel sehen zu können. Ich war besoffen. Er entschuldigt sich. Schlank. Bichette ließ eine Schnur um ihre Hand spielen, die andere liebkoste, ihrer Brust. Du bist nicht aufrichtig. Ah, nicht aufrichtig? Bichette sprang von der Kommode und begann wild auf dem Tisch herumzukramen. Endlich fand sie den Schlüssel, sperrte die Ledertasche auf und warf Ketten, Armbänder, Collis und Etuis kunterbunt auf den Tisch. Da. Vorgänge und Brillantringe rollten um ihr. Einiges fiel zu Boden. Glaubst du, dass ich diesen Lichter mag? Kein Mensch hat mich nur sowas tragen sehen. Feck trat auf sie zu, versetzte ihr von einer Wut gepackt, die ihn selbst erstaunte, einen Faustschlag und schleuderte sie aufs Bett. Bichette schnallte hoch. Und schon rauften sie, bösartig, verbissen, keuchend. Bichette stand schwer atmend da. Ihre zerkratzten Brüste zitterten. Feck, fast erschrocken, umfasste sie und legte sie vorsichtig aufs Bett. Was hast du? Was? Bichette bewegte verneinend den Kopf. Dann zog sie Feck zu sich nieder und küsste lang und heiß in seinen Mund hinein. Pimpi hat recht. Es ist das Beste zu verschwinden. Wenigstens für eine Zeit. Nizza, ha? Was meinst du? Nizza? Papa? Feck wurde jedoch nervös, weil er zugestimmt hatte. Da liegt ja noch ein Armband. Und verkauf's. Das reicht ja sonst doch nicht. Ihr Lächeln floss triumphierend durchs ganze Zimmer. Bin ich schön so? Ja. Du sagst es so. So. Du weißt es doch. Aber beeil dich und gib Acht. Zeig dich nicht unnötigerweise. Ich gehe in die Rue du Temple, der alte Schabert hat am besten. Dann ging er. Wortlos. Als er auf die Treppe trat, war ihm alles gleichgültig. Es war dunkel geworden, als Feck leicht angetrunken zurückkam. Bichette lag am Boden auf dem Bauch, trank Wein und rauchte. Feck stieg über ihre Beine hinweg. War jemand da? Wer soll denn? Ich frag doch nur. Wie viel hast du? 500. Also, fahren wir. Du riechst nach Regen. Ja. Und nach Krieg. Krotterlach. Fahren wir doch sofort. Darauf warte ich doch nur, du Rhinoceros. Der Nachtrapid ging in 40 Minuten ab. Die Koffer waren im Nu gepackt. Kaum, dass das Taxi sich in Bewegung gesetzt hatte. Sprang Bichette wie von einem plötzlichen Rausch erfasst, Feck auf die Knie und sagte lustbebend. Feck, jetzt gehörst du mir. Mir allein. Und ich dir. Dir ganz allein. Und wir werden alles machen. Alles. Ich hab dich ganz genau verstanden. Wir werden uns nichts vorträllern. Wir werden sub bleiben. Wir werden alles machen. Hart und klar machen. Ja. Machen, machen. Machen, machen, machen, machen, machen, machen. Es war, als stopfte sie in dieses vergewaltigte Wort alles, was sie an Willen besaß. Feck, völlig mitgerissen, roch mit unsäglichem Genuss ihren Atem. Bichette. Ja. Hart bis unter die Haare. Und klar wie das Nichts, auf das alleine bauen. Und wenn wir untergehen sollten. Bichette, Bichette, bitte, hau mir eine herunter. Bichette tat es augenblicklich und schrie auf vor Vergnügen. Ja, Sie waren kaum auf die Rampe des Bahnhofs getreten, als sie der Anblick des in weißer Morgensonne vor ihnen liegenden Nizza aufs Tiefste verstimmte. Beide fühlten das Fehlen des Feindlichen, das auf dem Montmartre hundertköpfiger Hass und gefährliche Lebensgewohnheiten wie ein heißes Band um sie gelegt hatte. Hier war es still und heiter. Beiden war es, als entfernten sie sich voneinander. Sie stiegen in einem Hotel in der Nähe des Bahnhofs ab. Und gingen, um ihre Verstimmung voreinander zu verbergen, sofort zu Bett. Feck erwachte nach 2 Stunden aus einem schlechten Schlaf. Zum ersten Mal, seitdem er mit Bichette beisammen war, fühlte er sich wieder allein. Er betrachtete die neben ihm liegende mit einer Gleichgültigkeit, die ihn fast ärgerte. Er lauschte mit offenen Augen auf die langsam steigenden Geräusche der Straße. Er wunderte sich, dass der Anblick Nizzas, in dem er so oft tolle Wochen verbracht hatte, ihm beinahe Widerwillen erregte. Plötzlich setzte er die Zähne langsam aufeinander. Die Gefahr, die dem, was ihn und Bichette geeint hatte, durch diesen Stadtwechsel drohte, war von ihm bis ins Kleinste scharf erkannt worden. Ja, er sah sich mit ihr in den Straßen, den Restaurants, den Cafés und er sah eine fürchterliche Langeweile. Für das Leben, das sie in Paris umfeindet hatte, musste hier sofort Ersatz geschaffen werden. Es musste sofort etwas geschehen. Er musste etwas machen. Na, bitte schlank. Es ist mein letztes Abenteuer. Und sah mit einmal ganz klar. Mein allerletztes. So klar, dass er für Sekunden genießend die Augen schloss. Und es wird enden wie alle Abenteuer. Banal und grotesk. Wie alle Abenteuer. Erst um 7 Uhr abends kehrte Feck ins Hotel zurück. Nachdem er mit größter Vorsicht alle Vorbereitungen getroffen hatte, drehte Feck das Licht an. Aber, oh, was, ja, was ist denn das? Zieh das Kleid an, das auf dem Bett liegt. Da ist der Mantel, hier die Schuhe und der Hut. Beeil dich. Wir müssen in einer Stunde im Casino sein. Ja, was ist denn? Und du, was siehst du denn da? Bichettes Gesicht drückte unbeschreiblich komisches Entsetzen aus. Ich vermute, dass es ein Smoking ist. Frag jetzt nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Unterwegs wirst du alles Nötige erfahren. Galka. Was soll denn dieser Litsch da, hä? Diesen Litsch da wirst du anlegen. Schlank. Bichette wies mit dem Kinn verächtlich auf die Bijoux, die auf dem Tisch ausgebreitet lagen. Feck begann mit größter Behutsamkeit, seine Krawatte fertig zu knoten. Das ist ja großartig. Das ist einfach riesig. Wenn ich mich nicht täusche, baffelt es. Du täuschst dich nicht. Im Taxi kräuselte Bichette schmollend die Oberlippe. Oh, schade, dass ich diese entzückenden Schuhe nicht anziehen konnte. Aber es war die richtige Größe. Passt das Kleid? Wie du ja gesehen hast, bis auf Kleinigkeiten. Aber sag mir jetzt bloß, wie du die richtigen Größen... Jetzt sage ich dir bloß, dass du wunderschön bist. Dass du meine mich schweres Geld kostende Geliebte bist. Und dass du den ganzen Abend zu schweigen hast. Nur Kopf- und Handbewegungen sind dir gestattet. Vergiss keinen Augenblick scharf aufzupassen. Und dass du eine vollendete Dame bist. Fängst du ja los an. Es wird doch nicht geschossen, ne? Das Ende weiß man nie. Bah! Das Ende ist immer eine Art von... Duft, mein verehrter Meister. Möchtest du mir jetzt nicht endlich sagen, um was es sich eigentlich handelt? Nein. Sie bogen in die lärmende Rue de la Gare ein. Es war spät nach Mitternacht, als sie zurückfuhren. Oh, Fake, das war ja richissimo, wie Gabi sagen würde. Wer ist dieser Patapouf denn eigentlich? Nein, ein Bekannter von mir. Er ist Jacques Logis und besitzt ein Dutzend Häuser. Der ganze Saal war doch nur elegantes Tapanam. Warum sollten denn gerade wir solches Aufsehen gemacht haben? Sehr einfach, weil ich es gemacht habe. Du? Nachdem die Einkäufe besorgt waren, telefonierte ich als Portier des Hotel Roule der Direktion des Casino Jeté Promenade. Man möge einen Fronttisch für den Baron Punschow reservieren. Dann der Redaktion des Eclaireur, dass Mr. Gerd in Nizza sei und abends das Casino Jeté besucht. Und schließlich ließ ich dem Orchesterdirigenten des Salle Privé durch einen Messengerboy eine kleine Enveloppe zustellen, in der sich eine 500-Franc-Note befand und ein paar Zeilen. Im Zimmer nahm Bichette sich nicht einmal Zeit, den Mantel abzulegen. Fake, du bist wirklich großartig. Aber das kommt doch heraus. Ganz bestimmt kommt das heraus, Fake. Keineswegs. Dass man dich für Mr. Gett hielt, war ein Irrtum. Du heißt, sagen wir, Fella? Bichette Fella. Im Grunde fliegen sie ja doch auf alles Fremde. Ich aber bin der Baron Punschow. Das ist der Name, den ich erst vor 2 Jahren ablegte, als ich an der großen Appetitlosigkeit zu leiden begann. Fake entledigte sich mit nonchalantem Wurf seiner Glacierhandschuhe. Bichette ließ sich in den Fauteuil fallen und musterte Fake mit einem schweren, gläsernen Blick. Morgen kaufe ich den Rest der nötigen Garderobe, internationale Hoteletiketten und große Koffer. Aus der Aufbewahrungshalle des Bahnhofs werden sie 2 Stunden später vom Hotel Roule abgeholt, in welches sehr angenehme Haus ich mit dir überzusiedeln gedenke. Aha. Und das heißt, man sich in die Wälder zurückziehen. Fekt hat einen gewaltigen Luftsprung vor Bichettin, ließ sich zu ihren Füßen in die Knie sinken. Die Promenade des Anglais wird unsere Landstraße sein. Oh, Bichon, hast einen guten Griff gemacht mit diesem Guapa. Feck schnalzte mit der Zunge und versuchte aufzustehen. Aber Bichette hielt ihn mit einem unzüchtigen Griff fest und... Und kurz darauf huben andere Geräusche an. Der Bewohner des Nebenzimmers schleuderte fluchend 4-mal einen harten Gegenstand an die Wand. Ohne jeden Erfolg. Bereits am folgenden Nachmittag lag Bichette in einem gelbseidenen Peignoir gehüllt auf einem Balkon des Hotel Roule und betrachtete das Treiben auf dem Quai. Ihre Augen leuchteten kalt. Du hast heute was. Du hast etwas. Ich? Bichette, die fühlte, dass sie sagen würde, was sie keinesfalls sagen wollte, stand rasch auf und trat ins Zimmer. Muss ich Ihnen wirklich sagen, Herr Baron, wie sehr ich mich über die Wiederkehr Ihres Appetits freue. Was Sie schon alles ausgefressen haben. Ohne Logiers indirekte Bestätigung hätte ich vieles, was Sie mir heute Nacht erzählten, vielleicht doch nicht geglaubt. Man könnte dich ja schon sprechen lassen. Das wusste ich ja gar nicht, dass du... Die solche Geschenke machen, die reden kein Jazz. Außerdem war ich 2 Jahre in einem Pensionat. In einem Pensionat? Mhm. Du! Schnock! Aber wie schön. Es klopfte. Du bist ja... Der Zimmerkellner brachte eine Visitkarte. Nachdem Logier sich verabschiedet hatte, nicht ohne vorher zum Diner eingeladen worden zu sein, gingen Feck und Bichette Arm in Arm auf dem Quai spazieren. Sie erregten Sensation. Logis ist bereits vernarrt dich. Umso mehr, als er dich für seriös hält. Ja, Bichette gelang es, eine jener Körperwindungen zu unterlassen, deren Hohn so manchen auf dem Montmartre hatte erbleichen lassen. Seriös? Ich habe ihm zudem heute erzählt, dass ich dein Erster bin. Wenn wir uns für verheiratet ausgeben, wäre der Reiz um vieles kleiner. Hä? Er kennt Flint Parker. Von dem lässt du dich mir wegnehmen. Sei. Bichette streichelte, wie um Falten zu glätten, ihre straffen Brüste. Der mit den weißen Haaren und dem schwarz gefärbten Schnurrbart? Ihre Stimme war so klein, dass Fex sicherlich aufmerksam geworden wäre, hätte nicht eine heftige Brise vom Meer her sie verweht. Zum Diner erschien sie wieder in der Salle Privée de Jeté. Bei ihrem Eintritt brach das Orchester sofort ab und begann die Walzberühmung. Welche Bichette am Abend vor sich hat er zweimal spielen lassen? Man wusste bereits, dass Bichette nur mit ihrem Freund tanzte. Oder mit Berufstänzern, die er beim Weggehen gut bezahlte. Feck hielt viel auf diese Gepflogenheit, die den Verdacht, er könne Bichette arbeiten lassen, im Keime vernichtet. Feck lud den jungen Londoner Bankierssohn Watt Whaler, den Logier ihm vorgestellt hatte, ein, sich an seinen Tisch zu setzen, um schließlich scheinbar enorm perplexiert Bichette im Arm Watt Whalers durch den Saal tanzen zu sehen. Die Neugierde aller Anwesenden, die ein Drama witterte, war losgelassen. Logier erschien, verspätet, entschuldigte sich aufgeregt und wagte es fast nicht, Bichette anzusehen. Diese begann zum ersten Mal mit ihm zu reden. Ah, mein lieber Logier, was ihm den Rest gab. Und wünschte nach einer halben Stunde der jungen Dame vorgestellt zu werden, die am Tisch Flint's Parkers saß. Bichette ließ sich sofort in ein eifriges Gespräch mit der jungen Dame ein und führte sie ohne Schwierigkeiten an Fecks Tisch. Und als Logier ihr folgte, war er von Flint's Parker begleitet, der den respektvoll geäußerten Wunsch Fecks, doch an seinem Tisch Platz zu nehmen, jovial erfüllte. Beim Aufbruch standen 8 leere Champagnerflaschen auf dem Tisch. Flint's Parker fast Freudentränen in den Augen und Logier und Watt Whaler der Verstand still. Logier begann erst wieder aufzuleben, als Feck ihn bat, noch für ein Plauderstündchen ins Hotel mitzukommen. Da selbst ließ er ihn in der Halle allein mit Bichette. Sie willigte sichtlich nach langen inneren Kämpfen in ein Rendezvous für den folgenden Nachmittag auf dem Quai. Sie würde allein sein. Nach dem Zimmer stürzte sich Bichette auf Feck, riss ihm, dass es nur so knatterte, Kragen und Krawatte herunter, bespie ihn und stöhnte. Diese Nacht wurde die wildeste. Bichette raste. Und schrie einmal dermaßen, dass der Zimmerkellner ängstlich klopfte. Aber sie sprach kein Wort. Nur gegen Morgen, während sie urinierte, sagte sie wie vor sich hin: Schlange. Als Feck mittags das Hotel verlassen wollte, lief ihm ein Groom nach und übergab ihm einen Brief an Bichette Thaler. Adressiert und aus Paris. Feck fuhr sofort in sein Appartement zurück. Von wem? Von Pimpy. Ich habe ihm gestern depeschiert. Das ist. Nichts habe ich dir so sehr eingeschärft, als keine Briefe zu schreiben. Auf Pimpy kann ich mich verlassen. Zeig her. Bichette reichte ihm wortlos den Brief. Wer ist Ralix? Ein Verströmter? Was? Ach, ich erinnere mich, dass Pimpy dich vorhin warnte. Wenn Ralix bei Lyon vor Zeugen prahlte, dich zu finden, so wird er Wort halten. Aber Vadagen. Mabul. Erzähl mir, was du mit Alex hattest. Schrei doch nicht so. Nein, du bist mir zu großartig. Feck schickte sich an, das Zimmer zu verlassen. Feck. Feck, wo soll ich denn jetzt? Feck. Bichette hielt ihn fest, leckte heiß atmend sein Zahnfleisch und rieb ihren Körper an dem seinen, bis sie fühlte, dass es ihn straffte. Dann schlug sie mit einem Griff ihren grünseidenen Kimono auseinander und drückte Fecks Gesicht zwischen ihre Brüste. Dann... Um 4 Uhr promenierte Bichette allein auf dem Quai. Lucy kam, wieder verspätet, mit roten Backen angerannt und entschuldigte sich aufgeregt. Da erschien plötzlich Fritz Parker. Lucy stürmte in einen Blumenladen. Diese Gelegenheit benutzte Bichette, um sich über die zufällige Anwesenheit Lucys sehr verstimmt zu zeigen. Fritz Parker führte sie deshalb, als Lucy süß lächelnd ihr eine Verbene überreicht hatte, zu seinem prächtigen Rolls-Royce-Tourenwagen. Bichette gab sich hingerissen. Lucy bebte. Fritz Parker half Bichette in das Coupé. Lucy hatte kaum begriffen, was vor sich ging. Als das Auto auch schon mit offenem Wagenflügel geräuschlos davon glitt. Abends in der Jetée tanzte Bichette nicht ein einziges Mal mit Feck. Nach dem Dessert ging Feck schnurgerade auf den Ballettstar, die Rote Bia, zu, die mit zwei Berufstänzern saß und forderte sie zum Tanz auf. Kurz nach Mitternacht ereignete sich ein auffälliger Zwischenfall. Ja. Während Bichette mit Watt Whaler tanzte und Feck mit der Roten Bia, traf der Fuß Bichettes den Knöchel der Roten Bia derart schmerzhaft, dass sie aufschrie. Der Fuß schwoll rasch an. Feck begann, Bichette, die ihn höhnisch musterte, zur Rede zu stellen. Bichette antwortete mit einer Unverschämtheit und fing ganz unvermittelt an, Argot zu reden. Wobei sie ihre sonst schon sehr gebändigte Stimme freiließ und schneidend drauf losschimpfte. Fritz Parker, Logier und Watt Whaler standen wie Kampfrichter abseits. Keinem der Zuschauer war es später möglich zu sagen, wie es begonnen hatte. Und plötzlich lagen Feck und Bichette einander in den Armen und rauften wie zwei Straßenkinder. Watt Whaler, der zuerst von seiner Verblüffung sich erholt hatte, besann sich darauf, dass er ritterlich zu sein habe. Er packte Feck an den Schultern. Der ließ Bichette augenblicks frei und warf Watt Whaler, nachdem er ihm einen wuchtigen Faustschlag auf die Schläfe versetzt hatte, mit zwei schnellen Griffen fast durch die Luft auf den Tisch, von dem Gläser, Flaschen und Teller zu Boden klirrten. Fecks Gesicht hatte einen dermaßen gefährlichen Ausdruck bekommen, dass niemand zu intervenieren wagte. Da gelang es Watt Whaler, den seine Niederlage vor den Augen Bichettes rasend machte, seine Browning zu ziehen. Ja, jetzt wurde Fritz Parker, Logier und den Umstehenden erst klar, dass sie längst hätten eingreifen müssen. In wenigen Sekunden war Watt Whaler entwaffnet und Feck von ihm fortgerissen. In dem allgemeinen Tumult, der nun folgte, gelang es Feck mit Hilfe eines Kellners, Bichette, die keuchend auf dem Boden kauerte, ins Freie zu bringen. Er trug sie auf den Armen im Laufschritt in das Schreck gegenüberliegende Hotel Ruhe. Heißt das etwa, sich nichts vormachen? Heißt das etwa, satt bleiben? Haha. Wenn es so langsam weitergeht, bin ich verrückt. Verrückt? Wär lieber vernünftig. Im anstoßenden Schlafzimmer fiel etwas mit einem kurzen, silberhellen Klang um. Ich glaube, wir lieben uns vielleicht doch. Meinst du nicht auch? Hä? Meine süße Pichon, du schweres Tier. Du bist die harte Kette, an der ich mich halte, um nicht hinabzustürzen. Wo nicht beinahe schon... Weg. Weg, das war... Und? Hast du es geklappt? Im Bett. Mir ist es schlankweg rätselhaft, was da eigentlich in uns gefahren war. Ja, ich auch. Ich doch zuvor ganz genau unser Vorgehen, jedes psychologische Detail, alles genau mit dir besprochen hatte. Also, als ob ich... Fuck, hör. Es war genauso wie in Paris. Genau wie mein Weinkrampf und deine gelbe Wollkappe. Herr Flo. Was denn? Wir lieben uns. Wir wissen nur nicht, warum und nicht wie. Evelyn. Weil wir uns dagegen sträuben, weil... Bichettes ganzer Körper triumphierte. Feck lächelte. Beim Frühstück zwinkerte Bichette lustig. Und Flensfarker, soll ich? Feck schmunzelte. Dass du dich als waschechte Montmartoise entpupptest, hat Logier zweifellos begeistert und Flensfarker sicherlich neugierig gemacht. Zu einer Dummheit lässt ein millionenschwerer Amerikaner sich eben am sichersten bestimmen, wenn sie ihm eine schmeichelhafte Reklame macht. Ganz Nizza spricht heute von dir und mir. Morgen wird es statt von mir von ihm sprechen. Und wenn Logier das hört, wird er sehr viel tun, damit man statt von jenem von ihm spricht. Mhm. Eba. Und du kannst sicher sein, dass Flensfarker, also wenn ich losgehe. Wann triffst du ihn? Um 3. Um den zu erwartenden unangenehmen Besuchen zu entgehen, fuhren sie hinaus aus der Stadt. Nach einer halben Stunde unweit hinter Cannes ließen sie das Auto halten und gingen zu Fuß weiter am Meeresufer entlang. Jeder wartete darauf, dass der andere beginnen würde. Gib mir eine Bohne und ich werde dir sagen, dass jene Wurst blau ist. Hä? Flang. Unsere Abmachung ist durchaus nicht etwas anderes geworden. Und unsere Liebe. Wolltest du die nicht auch machen, hm? Damals bei Leon war ich besoffen. Alles nur, weil du besoffen warst. Hm? Willst du etwa im Ernst behaupten, dass du mir gehörst? Oder ich dir? Nein! Nein, nein. Diese Jeté-Affäre war entsetzlich dumm. Oh, Camille. Du hast gereizt, das warst du noch nie gewesen. Feck ließ sich nicht beirren. Unsere Abmachung war, dass wir uns nichts vormachen wollten. Ist das Schlass. Es kommt mir vor wie gedichtet. Aber das Resultat? Unsere Abmachung ist dieselbe geblieben. Wir aber wurden anders. Villain, man macht sich eben immer etwas vor. Uns geht's überhaupt nicht. Gegen das... unweigerliche Leerlaufen gibt es nur ein einziges Mittel. Mit vollster Bewusstheit leerlaufen. Bichette hob, wieder aller Erwartung kichernd, seine Hände und drückte sie auf ihre Brüste. Feck, ich finde, unsere geholten Sachen waren gar nicht die gräulichsten Dummheiten. Ohne sie hätten wir sicherlich nicht den Elan gefunden zu... Ich meine Flensfarker. Der wird jetzt doch gemacht. Jetzt wird es erst richtig muffeln. Ja, blind, wild, drauf los. Aber jetzt nicht mehr dich, ne? Ja, es ist das alte große Spiel und der große Einsatz. Wir aber haben den allergrößten Bichon, nämlich gar keinen. Gar keinen. Ah, du Papa, du Süßer. Mir scheint, du brauchst diese geholten Sachen zu deinem Wohlbefinden, ne? Zu deinem... Ja. Denn ich... Tag, Girl. Sie kehrten um. Wenn man sie sah, musste man glauben, dass sie ein glückliches Liebespaar seien. Nachmittags wartete Logier vergeblich auf dem Quai. 2 Stunden. Hierauf begab er sich sehr aufgeregt ins Hotel Ruhl, wo Feck, einer Eingebung folgend, ihm völlig außer sich mitteilte, Bichette habe soeben aus Monte Carlo telefoniert, dass Flensfarker sie im Auto entführt habe, sie sei verzweifelt. Logier knirschte, Feck raufte sich die Haare. Und das gerade jetzt? Das ist immer so. Immer. Aber... Das ist doch... Aber was denn? denn nur? Ich habe noch 10 Francs. Seit 2 Tagen warte ich auf die Überweisung. Lugier warf sein Portefeuille auf den Tisch. Voilà, 3000 Francs. Holen Sie, Madame, sofort. Ja, ich... Und kommen Sie so gleich zurück. Ja, aber... Wenn Sie noch mehr Geld brauchen, telefonieren Sie. Aber... Warum zaudern Sie? Wie können Sie überhaupt noch überlegen? Mensch, Putschow! Ja. Eine unglückliche, vergewaltigte Frau ruft um Hilfe. Ja, das stimmt. Sind Sie nicht mein Freund? Doch. Feck kniff die Augen fest zusammen und schüttelte Lucie kräftig die Hände. Ich wollte Sie warnen vor Flints Parker. Morgen habe ich die wilde Katze. Was? Das hat er öffentlich geäußert. Ach so. Hallo? Bonne chance. Mon cher Baron. Ja. Nach 5 Kilometern hieß Feck den Chauffeur kehrt machen, fuhr ins Hotel zurück und ließ die bis auf Kleinigkeiten bereits gepackten Koffer zum Bahnhof bringen. Abends war er in Monte Carlo, stieg im Hotel de Paris ab und schrieb, das vereinbarte Zeichen, die Nummer seines Zimmers mit roter Kreide in die Ecke der Tür von Flint Parkers Apartment. Um 10:30 erschien Bichette unerwartet bei Feck und flog an seinen Hals. Feck, Feck, alles klappt, es klappt. Welche Unvorsichtigkeit. Und wohin nachher? Florenz. Ach, regissimo. Nach einem Kuss, der etwa 2 Minuten währte, lief Bichette sich losreißend zur Tür. Plötzlich aber hielt sie die Klinke in der Hand inne, sah Feck sekundenlang durchdringend an. Ja. Feck begab sich zu Bett, konnte jedoch nicht einschlafen. Bichettes durchdringender Blick kehrte ihm peinigend oft wieder. Immer wieder versuchte er, sie gleichsam von innen her zu erblicken. Vergeblich. Er grinste schließlich über sich selber. Warum kann ich es nicht? Weil ich ja doch nichts weiter finden würde als ihre Fotografie. Diese Verstiegenheit gefiel ihm. Eine wohlige Gleichgültigkeit durchsickerte ihn. Als er im Begriff war einzuschlafen, klopfte es leise. Ich bin's. Was fällt dir nur ein, wenn jemand dich gesehen haben sollte? Es hat mich aber niemand gesehen. Und wenn Flint Parker... Ach, der macht nicht auf. Oh, was für ein Ballot. Aber... Nett ist er. Wirklich sehr nett. Willst du mich eifersüchtig machen? Feck, sag. Liebst du mich? Bis zur Bewusstlosigkeit. Feck küsste höflich Bichettes nackten Hals. In diesem Augenblick nahm er irgendwie wahr, roch er, schmeckte, was zwischen Flint Parker und Bichette vorgefallen war. Eine hinreißende Erregung bemächtigte sich seiner. Aber weshalb diese Zurückhaltung? Hä? Sollte der Herr Baron vielleicht zögern, weil er... Er riss sich Bichettes Mund heran, fühlte ihn noch heiß. Ein brennender Stich durchrann ihn und stürzte ihn in einen wilden Biss. Bichettes Schrei vergurgelte sich wollüstig, da fühlte sie ihr Blut... warm über die Haut lauf und öffnete gierig weit den Mund. Rien que sa photo, rien que sa photo. Flint Parker, hä? Ja, das sagst du mir jetzt schon zum 3. Mal. Ich werde es genauso machen. Bichette verließ das Bidet. Sie trocknete sich sorgfältig mit beiden Händen. Nennst du das vielleicht auch vorgemacht? Bichette wies auf ihren nackten Körper. Es ist eigentlich... Wie viel, sagtest du? Ich konnte es nicht zählen. Weniger als 15.000, schwerlich. Steck es doch lieber schon jetzt in die Vase im Korridor. Keine Sorge, der da drüben schläft den Schlaf des Gerollten. Bitte erzähl mir jetzt, was du mit Ralix hattest. Och, ich habe so gar keine Lust dazu. Es war bei einer Ballotterie in der Royal Bar, die in der Rue Fontaine, und so ein dicker Ballot wollte mich dann auf die Straße zerren. Da stand auf einmal Rallix da. Vermutlich hat er auf Lud gewartet, die damals in der Royal Bar arbeitete. Also, Rallix sagte dem Schwein bloß, lassen Sie Madame los, das genügte absolut, du kennst ihn ja. Also, er ging damit zu mir, das dauerte so eine Woche. Dann hatte ich ihn satt, er mich aber nicht. Es fehlt doch immer etwas, hm? Also, ich konnte ihn absolut nicht loskriegen. Beleidigungen, Fußtritte, nichts zog, er grinste nur. Da musste ich ihm die letzte Pante loslassen und tropfte dem langen Georges, dem Flieg, der immer Ecke Rue Blanche steht, so Anhaltspunkte auf die Hand. Und nach 4 Tagen klemmten sie mein Rallix Blanc. Weiß das jemand? Vielleicht Pimpier. Rallix aber nicht. Sie begann, da Feck schweigend auf die Wand sah, ihre Achselhaare so nach vorne zu kämmen, dass kurze Haarzipfel sichtbar wurden. Bei mir also fehlt nichts? Alles da? Alles da? Schlange. Der tiefste Genuss ist der Verzicht. Du spinnst ja, Feck. Psst. Für mich ist jeder mein erbittertster Feind. Jeder. Auch ich? Auch du. Feck, du bist... die Schnock. Es war Feck, als wollte sie ihn mit ihrem Atem töten. Feck hörte es 5 Uhr schlagen, als Bichette sich ankleidete. Er schob den Riegel sacht zurück. Mach es sehr rasch. Am besten, während du dich einen Moment über die Brüstung lehnst, als hättest du irgendetwas bemerkt. Auch wenn du niemanden siehst. Bichette nickte mehrmals hastig, während sie hinausschlüpfte. Um 8 Uhr also. Und vergiss nicht, die Tür unversperrt zu lassen. Um 8 Uhr morgens stürmte Feck in das Schlafzimmer Flins Parkers, seine Browning in der Hand. Ja. Riss Bichette, die ganz jämmerlich schrie, aus dem Bett und brüllte: Sie werden noch von mir hören! Flins Parker, der sich schlaftrunken aufzurichten versuchte, kam gar nicht erst dazu zu erstaunen. Längst allein begriff er erst den Zusammenhang. Als das durch das Geschrei aufgescheuchte Personal im Korridor erschien, fand es ihn bereits leer. Ja. Schon in Nizza hatte Flins Parker Feck ein wenig beargwöhnt. Ja. Er zog es deshalb vor, den zweifellos beabsichtigten Eklat, der ihm auf jeden Fall sehr peinlich sein musste, zu verhindern. Er sandte Feck nach einer Stunde durch seinen Chauffeur einen Scheck. Über 10.000 Francs. Feck empfing den Brief mit dem Scheck, als er in der Loge des Portiers einige Anweisungen gab. 10 Minuten später verließ er mit Bichette das Hotel. Sie fuhren nach Menton, wo Feck den Scheck einlöste. Andern Tags, sehr früh am Morgen, bat Bichette Feck um die Besorgung eines gewissen Toilettegegenstandes. Als Feck von diesem Gang, währenddessen er sich erinnernd Logier telegrafisch um Geld gebeten hatte, ins Hotel zurückkehrte, ja, wurde ihm mitgeteilt, dass Madame Thaler oder Thaler vor einer halben Stunde mit ihren Koffern zum Bahnhof gefahren sei. Es war 9 Uhr. Der Zug nach Genua, den er mit Bichette hatte benutzen wollen, ging eine Stunde später ab. Aha. Kein Zweifel, Bichette hat den Rapid nach Paris genommen. Ja. Feck betrat ganz langsam sein Zimmer. Kein Brief, kein Zettel. In einer Ecke standen seine beiden Koffer. Das also sollte das Ende sein. Sein letztes Abenteuer. Er lächelte trübe. Ja, gelangweilt. Er empfand es banal, dass Bichette nicht nur ihren Schmuck mitgenommen hatte, sondern auch alles Geld. Ja. Und grotesk, dass sie hinterrücks abgereist war. Ja. Nein, ich will mein letztes Abenteuer. Ich will, dass es anders ende. Eine dumpf hämmernde Wut hatte ihn ergriffen. Erst als der Zimmerkellner ihm die Depesche Logiers brachte, auf welche die erbetenen 3.000 Francs angewiesen wurden, fiel ihm auf, dass er ohne dieses Geld nur noch 150 Frauen besessen hätte. Unvorstellbar. Bestellen Sie mir sofort einen scharfen Tourenwagen nach Paris. Gegen 10 Uhr abends passierte das Auto die Porte de Vincennes. Um 10.15 Uhr hielt es in einer Seitenstraße des Boulevard des Batignolles. Um 10:45 erschien Feck bei Leon. Mit einem einzigen Blick hat er das ganze Lokal abgesucht. Kein bekanntes Gesicht. Sogar Jean war nicht da. Als Feck auf die Straße trat, um einem Taxi zu winken, fiel ihm Ralix ein. Pimpi konnte sie gewarnt haben. Sie war vielleicht gar nicht in Paris. Anna. Er hoffte von Pimpi über alles Aufschluss zu erhalten. Vor dem Hotel Fécamp Place de Budapest ließ er das Taxi halten. Feck stieg die Treppen hinauf. Vor Pimpis Tür hielt er atemlos inne. Doch da hatte er schon geklopft. Jemand schlurfte von innen an die Tür, öffnete sie ein wenig. Guten Tag, Pimpi. Wie geht es? Pimpis faltiges Gesicht erschien in der Türspalte. Warst du schnell zurück aus dem Wälder? Don't listen to Mädchen, yo. Hast du nicht... Vielleicht Gabi in den letzten Tagen gesehen? Aus Freude, dass er sich doch nicht verraten hatte, sprach Feck noch etwa 5 Minuten, bevor Pimpi Gelegenheit fand, ihm zu sagen, dass Gabi bei einem Sturz aus dem Fenster beide Unterschenkel gebrochen habe und... Keine Gefahr für ihr Leben bestünde. Nein, keine Gefahr für ihr Leben bestünde. Oh, bist du very elegant? Fecks Stirn zuckte kurz. Irgendetwas an Pimpis ganzem Gehabe war ihm neu. Du weißt doch, was ich mit Gabi hatte. Ich möchte wissen, wo sie liegt. Wo sie... im Hospital Larry Borsier. Wo ist Bichette? Ich habe ein Taxi unten. Feck eilte zur Treppe, wütend darüber, dass er nicht zu lügen gewusst hatte. Ja, und ich keinen Schuh! Feck warf ihm eine Banknote zu und rannte die Treppe hinunter. Im Hospital gelang es Feck, mit Hilfe von 20 Francs, Gabi noch zu sehen. Sein so unerwarteter Besuch überraschte sie derart, dass ihr Tränen in die Augen traten. Sie feixte trübselig. Ich falle auch nie richtig. Feck erblickte die Narbe von Bichettes Biss. Hatte dich also doch auch. Oh. Hast du aber nichts gesehen? Ich hab den Japaner geholt. Ich geh doch zu ihr, du Esel. Oh, Feck. Ich würde dich ja so lieben, so sehr. Ich würde sogar das Koko lassen, wenn du es willst. Aber ich schwör dir, dass ich es eigentlich nicht war. Ich wusste ja gar nichts von diesem Japaner. Aber als Bichette mich in die Hand biss, rannte ich auf die Straße und dann traf ich Lut. Lut hat nämlich einen furchtbaren Hass auf Bichette, weil Ralix sie lasiert hat und mit Bichette ging. Ich weiß nicht, ob er schon draußen ist, aber wenn, dann sollte sie sich in Acht nehmen, denn Lut wird ihm sicherlich... Ich sag dir, dass du Bichette warnen sollst. Oh, Feck. Ich schwöre es dir, es war Lut. Wo warst du denn nun? Das hat mich völlig verrückt gemacht. Das ist dich nicht falsch. Feck fuhr in sein Hotel, vertauschte den eleganten Cutaway mit seinem alten grauen Anzug. Und den Rest der Nacht verbrachte er mit bekannten Kokotten in den kleinen Bistros. Weder hier noch anderswo vermochte er das Geringste über Bichette zu erfahren. Auch nicht, ob Ralix gesehen worden sei. Gegen 6 Uhr morgens ging er völlig betrunken abends beim Hals zu Leon. Er musste sie finden. Tag und Nacht streifte er durch die Straße. Etwa 3 Wochen lang führte er dieses Leben. Jean konnte ihm mitteilen, dass er Ralix zweimal gesehen habe, wie er jemanden suchend durch das Café ging. Einmal sei er in Begleitung gewesen. Nach der Beschreibung vermutete Feck, dass es Loot war. Am selben Abend sah er sie an der Ecke der Rue Coulancourt. stehen und sprach sie an. Sie benahm sich, als hätte sie einen guten alten Bekannten vor sich. Er nahm sich vor, sehr vorsichtig zu sein. Vor Laune sprudelnd und unausgesetzt schwatzend schlug Lud vor, in der Liberty's Bar einen Cocktail zu trinken. Bei ihrem Eintritt wandten sich ihnen alle Köpfe zu. Als sie saßen und bestellt hatten, erblickte Feck geradeaus vor sich, nur durch das kleine Tanzviereck getrennt, Bichette. Zwischen zwei Herren mittleren Alters. Sie lachte, scherzte und änderte, obwohl sie Feck zweifellos längst bemerkt haben musste, durchaus nicht ihr Verhalten. Er entschloss sich, sie zu einem One-Step aufzufordern. Gelegenheit für einem Gespräch. Bichette stand, als er an ihren Tisch trat, höflich auf und hob, als wäre er der Erstbeste, liebenswürdig nachlässig, die Ellenbogen. Hat er dich so zugerichtet? Feck sah auf ihrem Hals nur schlecht verpuderte bläuliche Flecke. Er? Wer? Ralix. Oh, da kennst du mich schlecht. Eva, sag mir, wo und wann ich dich sprechen kann. Morgen Nachmittag gegen 5 hier. Und sag Lute, dass sie tüchtig ist. Bereits um 3 Uhr Nachmittag setzte er sich an ein Fenster der Brasserie Graff, von wo er die Place Blanche übersehen konnte. Eigenartigerweise war es hier, während dieser entnervenden 2 Stunden, dass ihm Zusammenhänge aufgingen, für die er blind gewesen war, Situationen, Worte einfielen, deren eigentlichen Sinn er jetzt erst begriff. Dennoch brachte er es über sich, erst 10 Minuten nach 5 Uhr seinen Platz zu verlassen. Als Feck etwa 4 Schritte vom Eingang der Bar entfernt war, sah er, wie Bichette aus der Rue Blanche auf ihn zukam, mit größter Sorgfalt gekleidet, fast noch eleganter als in Nizza. Hab nicht die geringste Lust, mich da hineinzusetzen. Gehen wir ein bisschen spazieren. Wunderbar. Gehen wir. Sie hatte ihm nicht einmal die Hand gereicht. Ich wollte noch einmal mit dir sprechen, um zu fragen, warum du so plötzlich abgereist bist. Wusste ich. Ich habe mir wirklich nichts Spezielles dabei gedacht. Es hat mich einfach gelangweilt. Bichette, warum lügst du? Es geht ja alles. Ha? Ich bin eben abgereist, oder wäre das vielleicht nicht gegangen, ha? Was hat dich also gelangweilt? Du. Und warum? Weil du ein zu feiner Kerl bist. Ein zu feiner Mensch. Zu verrecken. Dieses Klugscheißen war ja schon nicht mehr auszuhalten. Ich ein feiner... Ja, gefallen hast du mir ganz zu Anfang, als du noch Maul hieltest, den Japaner umlegtest, im Taxi verlangtest, ich soll dich ohrfeigen. Ja, und natürlich im Bett, aber das wird ja auf die Dauer mit jedem langweilig. Feck blieb errötend stehen. Das hätte ich... Ich wahrhaftig nicht von dir erwartet. Du bist ja... Wahr, ich werde deinem Gedächtnis helfen. Mir helfen? Und zwar, indem ich dich von mir kuriere, indem ich das Geheimnis preisgebe, dass ich von allem Anfang an die Absicht hatte, dich in mich verliebt zu machen und dich dann zu verlassen. Vlan. Der Weinkrampf. Bist du nicht job auf ihn hineingefallen? Du kauftest mir die gelbe Wollkappe, nahmst die 300 Francs, hast angebissen, als ich dir vorschlug, uns zu machen... Deshalb war ich auch sehr zufrieden, als du mich schlugst. Ich schrie aber nur, um dich in mich verliebt zu machen. Deshalb war ich im Hotel Ruhl ärgerlich, als dann dein Zuhälterton begann, dieser trockene, sachliche Ton, auf den war ich nicht gefasst. Deshalb fiel ich in der GT aus der Rolle und versetzte der roten Bier einen Fußtritt. Mit dem Erfolg, dass du Watt Whaler verprügeltest. Das war Eifersucht. Darum war ich nachher überzeugt, dass du mich liebst. Aber am nächsten Morgen, als du sagtest, dass Flint Parker trotzdem gemacht werden müsse, fühlte ich mich getäuscht. Und dieses blödsinnige Gespräch hinter Cannes, von dem Moment an begannst du mich zu langweilen. Weißt du, womit ich zu halten gewesen wäre? Du hättest mich lieben müssen und deshalb verlassen. Du mich. Dann wäre ich dir nachgelaufen und hätte dich niedergemacht. Du aber bist mir nachgelaufen wie alle anderen. Eva. Und Flint Parker, der hat sich natürlich sofort mit mir zeigen wollen, gab mir 20.000 Francs zum Spiel und ging mit mir ins Casino. Als er dann gegen 3 Uhr morgens keinen Sou mehr in der Tasche und schwer besoffen war, hatte ich von meinen 20.000 noch rund 15.000, mit denen ich dir eine Freude machen wollte. Im Zimmer fiel er dann wie ein Sack ins Bett und... Du hast also überhaupt nicht mit Flint Parker geschlafen? Bichette schaukelte sich hässlich kichernd in den Hüften. Was ist das Schlass? Ah, ich verstehe. Du ärgerst dich blau, dass du dich so blödsinnig benahmst, obwohl doch gar nichts geschehen war, hä? Hat er dich wenigstens geküsst? Auf der Fahrt nach Monte im Wagen, so ein bisschen. Eben wie ein Amerikaner, später nicht mehr. Deine Beweise widersprechen einander. Und zum Teil sind es hinterher Motivationen. Topper Klugscheißer. Wer hat dich verprügelt? Oh, das war Lut, um ihren Ralix wiederzubekommen. Riche, hä? Erzählst du mir das auch, um mich in dich verliebt zu machen? Camille, du tätest besser, mir noch Widersprüche nachzuweisen. Aber wie kommt es, dass du die holde Absicht hattest, mich in dich verliebt zu machen, um mich dann zu verlassen? Obwohl du doch wolltest, dass ich dich verlasse, um dir zu beweisen, dass ich dich liebe? Schlank. Wenn du glaubst, dass ich... Bichette senkte plötzlich die Augen. Sie war über und über rot geworden. Feck wusste sofort, dass sie sich das nie verzeihen würde. Du wehrst dich gegen jeden Mann. Das fühlte ich bereits, als wir zum ersten Mal nachts von Leon ins Aero gingen. Damals sagtest du, dass jeder Mann dich langweile. Nur weil ich zum ersten Mal etwas Feines gesagt hatte. Bichette hob ihr den Kopf. Feck erkannte an dem verwilderten Ausdruck ihrer Augen, dass er sich nicht geirrt hatte. Ta geil. Ich glaube, liebe Bichette, uns beiden ist überhaupt nicht mehr zu helfen. Ohne Ralix wäre ich sicherlich nicht nach Nizza. Sie lachten beide. Es klang, ohne es zu sein, herzlich. Dann fassten sie einander an den Händen. Ist doch schön, das alles. Bichette krallte ihre Finger in Fecks Schulter. Ihre Augen zerflossen. Henri, du bist... Henri? Sagst du, hast du immer noch nicht genug? Mann, du bist grässlich. Grässlich. Vielleicht. Was für lange Wimpern du hast. Das sehe ich zum ersten Mal. Feck reichte ihr die Hand, die sie nicht ergriff. Bichette schob sich todmüde das Fichu zurecht. Ich begreife immer noch nicht, dass mir so viele Dinge entgehen konnten. Zum Beispiel, wie du im Hotel Ruhl gegen Morgen, während du urinierst, plötzlich Schlag vor dich hin sagtest. Nach jener Raserei. Die Tigerin. Vielleicht bin ich überhaupt nur aus Vorsicht abgereist, um von dir nicht düpiert zu werden. Bichette, bist du... Von hier aus fahre ich. Bichette entriss ihm ihren Schirm, Bichette, und ergriff das Geländer der Metro-Haltestelle Anvers. Bichette! Was willst du noch? Sie war bereits einige Stufen hinabgestiegen. Ach. Willst du... Sag schon, wie viel willst du? Ihre Finger machten die Bewegung des Geldzählens. Sag schon, wie viel du willst. Feck, der sich nun doch ärgerte, dass sie es erraten hatte, wie viel? Näherte sich widerwillig. Gib mir 5.000. Gott, man muss leben. Der feinste Genuss ist der Verzicht, oder? In diesem Augenblick krachte ein Schuss. Feck hatte eine tödliche Stirnwunde erhalten und war in das Hospital Lariboisière transportiert worden. Bichette, welche der Schuss gegolten hatte, saß an seinem Bett. Sie schluchzte ohne Unterlass. Ralix hatte das Pech gehabt, über ein kleines Mädchen zu stolpern und hinzufallen. Er war sofort verhaftet worden. Mhm. Gabi ließ sich nach Mitternacht heimlich zu dem Schwerverletzten tragen. Als sie in der Tür erschien, starb Feck. Ohne das Bewusstsein auch nur für Sekunden wiedererlangt zu haben. Pimpi drückte ihm die Augen zu, die scheußlich verdreht zur Decke glotzten. Mhm. Bichette, welche bleich und tränenlos vor dem Bett stand, sagte: Sein Gesicht hat jeden Ausdruck. Ob ich ihn geliebt habe, ob er mich geliebt hatte. Oh Gott, wenn ich das nur wüsste. Ich glaube, ich wäre noch wahnsinnig. Sie wurde es nicht. Sondern berühmt. Sämtliche Zeitungen sprachen von ihr. Der Matin brachte sogar auf der ersten Seite ihr Bild und einen langen Artikel betitelt Bichette la Tigresse, in dem boulevardmäßig aufgeputzt ihre Biografie zu lesen war. Und das Journal, ein ganzes Feuilleton mit der leuchtenden Manschette, die Geliebte des ermordeten Hochstaplers Henri Rilsaire. L'amante de l'imposteur Henri Rilsaire apparu à Nice sous le nom de Baron Punchoff. Die Maîtresse des südrussischen Getreidemagnaten entpuppt sich als Geliebte des ermordeten Hochstaplers Henri Rilsaire, im Milieu bekannt unter dem Namen Feck. Kurz, sie war über Nacht eine Berühmtheit geworden. Und nahm höhnischer noch als je die Gelegenheit beim Shop. Buchstäblich. Sie wurde die Maitresse eines südrussischen Getreidemagnaten und schlug ihm nach 3 Wochen mit einem eisernen Schirmständer den Schädel ein. Vermochte aber mit Pimpis Hilfe zu flüchten. Nachdem die erste Aufregung in den Montmartre-Cafés über dieses neuerliche blutige Ereignis sich gelegt hatte, begannen die sachlichen Debatten. Die kühnsten Hypothesen schwirrten über die Tische. Feck wäre gar nicht mit Henri Rilsaire identisch. Bichette von armenischen Konkurrenten gedungen. Pimpi der Anstifter und japanischer Agent. Et cetera. Aber man einigte sich auch diesmal nicht. Nur in einem Punkt herrschte Einmütigkeit. Nämlich darin, dass Feck eben doch nur ein Trottel gewesen wäre. Ja. Die Tigerin von Walter Serner. mit Anne Ratte-Polle, Jan Ubleger, Martin Engler, Dorothee Metz, Severin von Hunsbruch und Leopold von Verschür. Musik und Gesang Bu Wigget. Ton und Technik Jean Jimschak. Regieassistenz Jasmin Schäffler. Regie Leopold von Verschür. Produktion Bayerischer Rundfunk 2015. Redaktion Katharina Agathos. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.